Hier sind die Reichssender Wien, Breslau und München. Sie übertragen aus Mainz die feierliche Kundgebung anlässlich der Zuteilung der sudetendeutschen Gebiete an die Der Führer in Znaim. Als wir heute vormittags über Hollabrunn nach Norden fuhren, da hatte sich in allen den Dörfern und Märkten an der Prager Straße die frohe Kunde wie ein Lauffeuer verbreitet. Überall waren Burschen und Mädchen mit reisig Girlanden, Schriftbändern und Hakenkreuzfahnen unterwegs, um ihre Häuser festlich zu schmücken. Und jenseits der früheren Grenze, in dem weiten, sonnigen und fruchtbaren südmährischen Hügelland der Weingärten und der Maisfelder, da zogen in Scharen die Bauern und Bäuerinnen in ihrer alten bäuerlichen Tracht gegen Znaim, denn jeder wollte den Befreier, den heißgeliebten Führer sehen. Auf dem historischen Hauptplatz, dem Adolf-Hitler-Platz von Znaim, die gotischen Türme des Rathauses und der alte Wolfsturm der Stadtbefestigung, die behäbigen Barockhäuser der alten deutschen Stadt leuchten festlich im Schmuck der flatternden Fahnen. Jetzt ist der große Augenblick gekommen, in dem sich alle Herzen lösen. Der Augenblick, in dem die elementarste Freude und das elementarste Glücksgefühl aus den Herzen dieser südmährischen Deutschen bricht. Kinder lachen und Frauen weinen. Frauen Tränen grüßen den Befreier und die Glocken der deutschen Stadt Main rufen dieses Fest der Herzen weit hinaus ins südmährische Land.